SWR 2 Wissen. Bildung für alle, Wissensnetze der Zukunft, ein Feature von Gabor Pahl. Ein großer Graben zieht sich durch Deutschland. Er teilt das Land. Auf der einen Seite lebt eine gut situierte, aufgeschlossene, lernbereite, sogenannte Wissenselite, in der alle intensiv miteinander kommunizieren. Auf der anderen Seite leben die anderen, weniger gut situiert, schlecht integriert, unzureichend qualifiziert und ohne eine konkrete Vorstellung, wie es ihnen besser gehen könnte. Obwohl diese Menschen keine geschlossene Gruppe bilden, haben ihnen, die auf der anderen Seite des Grabens, ein Etikett verpasst. Bildungsferne Schichten werden sie genannt. Das eigentliche Problem ist aber nicht die Existenz dieses Grabens, sondern die Tatsache, dass er ziemlich breit ist und die Brücken, die von der einen auf die andere Seite führen, nicht allzu zahlreich sind. Sprich, wer aus einer sozial schwachen, bildungsfernen Schicht kommt, hat nur wenig Chancen, auf die andere Seite der Wissensgesellschaft zu wechseln. Dieser Befund, von der PISA-Studie erneut bestätigt, wirft somit die Frage auf, wie kann man die bildungsfernen Schichten doch noch mit Bildung und Wissen versorgen? Denn inzwischen ist der Graben so breit geworden, dass auch traditionell zuständige Institutionen wie Bibliotheken und Volkshochschulen an ihre Grenzen gestoßen sind, jedenfalls mit ihren herkömmlichen Angeboten. Also zunächst einmal erreichen, ich sage es jetzt hier überspitzt, die Bildungsorganisationen in erster Linie ja diejenigen, die ganz einfach lerninteressiert, lernmotiviert, bildungsmotiviert sind. Das trifft für die Bibliotheken wie für die Volkshochschulen so. Klaus Meisel, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung in Frankfurt. Die Bildungsinstitutionen müssten also umdenken, wenn sie auch die bildungsfernen Gruppen erreichen wollten. Die haben vielleicht Lernbedürfnisse, die sich überhaupt nicht decken mit dem, was in Organisationen auch von der Form her angeboten wird, etc. Hier bedarf es anderer konzeptioneller Vorgehensweisen, hingehen an die Orte, wo die Menschen sind, nicht warten, bis sie kommen, sehr starke Orientierung an den Bedürfnissen, Lebensbedürfnissen, Lernbedürfnissen dieses Klientels. Wir wissen aus zahlreichen Projekten seit 20 Jahren, dass es relativ schwierig ist, aber dass es möglich ist, bildungsbenachteiligte Erwachsene zu gewinnen. Wer in der Wissensgesellschaft über Wasser bleiben will, muss sich auf lebenslanges Lernen einstellen. So wird es uns von allen Seiten erzählt. Doch wie kann man Menschen, die froh sind, wenn sie mit 15 die Schule hinter sich lassen können, wie kann man sie zu so etwas wie lebenslangem Lernen motivieren? Die Rezepte, die hierfür entwickelt werden, folgen zumindest einem Grundsatz, der Grundregel aller Kommunikationsberufe. Die Menschen abholen, wo sie sind. Und wenn manche Menschen nicht in die Bücherei gehen, muss die Bücherei eben zu den Menschen kommen. Ein interessantes Beispiel aus Florenz vielleicht. Die machen das so, dass dort die Bibliotheken ihre Medien in Friseursalons auslegen, um dadurch die Literacy, also die Fähigkeit, mit Literatur umzugehen und den Wunsch, Bücher und Medien auszuleihen, dadurch erhöht wird, wo Menschen tatsächlich Zeit und Muße haben. Achim Puhl hat für das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung das Forschungsprojekt EFIL betreut. Die Abkürzung EFIL steht für die Entwicklung und Förderung innovative Lernarrangements in Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen. Das Projekt erstreckte sich über 3 Jahre und erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Stadtbücherei. Es gipfelte schließlich im Kongress Wissensnetze der Zukunft, der kürzlich in Stuttgart stattfand. Lernarrangements, der Begriff deutet es schon an. Immer mehr pädagogische Ansätze setzen auf informelles Lernen. Lernen außerhalb der etablierten Institutionen. Wissen, dass wir uns im Alltag mehr oder weniger beiläufig aneignen, ohne dass wir es bewusst als Lernen empfinden. Das allermeiste lernen Menschen nicht an Bildungsorganisationen, sondern in ihrem Leben. Das kann ich mal so ganz platt formulieren. Nur jetzt konzentriert sich ein Blick der pädagogischen Wissenschaften darauf, wie das eigentlich stattfindet. Was können wir interessierten Lernern an Bedingungen zur Verfügung stellen, damit sie immer stärker auch selbstgesteuert, selbstverantwortet lernen. Klaus Meisel. Wie man einen Reifen wechselt, worauf man beim Computerkauf achten muss, welche Rechte man als Mieter hat oder welches Hausmittel gegen Schluckauf hilft. Solche Dinge lernen wir in der Regel im Austausch mit Freunden, Bekannten oder Kollegen. Solche informellen Lernvorgänge wollen sich nun auch die Bildungseinrichtungen zunutze machen, indem sie sie gezielt arrangieren. Lernarrangements, Lernateliers, sogar von inszeniertem Lernen ist neuerdings die Rede. Das alles läuft auf die gleiche Idee hinaus, das informelle Lernen zu fördern und die Menschen zu bilden, ohne dass sie es merken. Denn schon das Wort Bildung schreckt die Klientel ab, die man eigentlich erreichen will, und Ausdrücke gar wie lebenslanges Lernen, die klingen in ihren Ohren schnell nach lebenslänglich. Was aber nicht bedeute, sagt Poole, dass die Menschen sich nicht für die Welt interessierten. Wir hatten sehr viele Untersuchungen in den letzten 2 Jahren gemacht, wo die Menschen berichtet hatten, dass sie eigentlich zum Beispiel in der Stadtbücherei in Stuttgart nicht lernen würden. Als wir sie dann aber gefragt hatten, was sie denn tatsächlich machten, dann berichteten sie über so viele Dinge, die direkt mit Lernen verbunden waren. Das sind einerseits Computerwissen, das sind Sprachen, das sind Themenstellungen aus dem psychologischen Bereich, dass tatsächlich Lernen stattfindet, auch wenn die Menschen nicht der Meinung sind, dass sie lernen würden. Allerdings handelt es sich auch hier noch um Menschen, die sich immerhin schon die Mühe machen, die Stadtbücherei aufzusuchen. Doch was ist mit den anderen? Auch hier hat die Stadtbücherei im Zusammenhang mit der EFIL-Studie neue Wege ausprobiert. Dort hatten wir versucht, aus der Institution der Stadtbücherei hinauszugehen, in einen Garten, der außerhalb der Stadtbücherei lag. Und dort hatten wir ein Gesamtarrangement installiert. Das heißt, wir hatten künstlichen Rasen nochmal auf die Platten gelegt. Wir hatten Liegestühle installiert, Sonnenschirme. Wir hatten Lesungen angeboten zum Thema alles, was so mit Garten zu tun hatte. Und dabei untersucht, inwieweit Menschen von der Straße, die eigentlich gar nicht das Ziel hatten, in die Stadtbücherei zu kommen, durch das Setting als solches animiert wurden, tatsächlich an diesen Lesungen teilzunehmen und Medien, die wir bereitgestellt hatten, tatsächlich auch auszuleihen. Und das Überraschende war, dass das über 50% derjenigen, die daran dann tatsächlich teilgenommen haben, gar nicht intendiert hatten, die überhaupt nicht das Ziel hatten, das zu tun, aber dann so viel Spaß daran hatten. Ein nettes Ergebnis. Doch auch dieses Experiment bewegt sich noch immer im Umfeld der Stadtbücherei und kann allenfalls die Menschen erreichen, die sich zufällig dort in der Nähe des Stadtzentrums aufhalten. Doch viele Menschen aus den sogenannten bildungsfernen Schichten verirren sich nur selten dorthin, sagt Ingrid Münich-Gätke. Sie ist an der Stuttgarter Volkshochschule zuständig für die Entwicklung neuer Lernformen. Das Problem ist, in den Stadtteilen bleiben eben die, die nicht mobil sind. Das sind Jugendliche, das sind nicht nur bildungsferne Schichten, sondern es sind einfach Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht besonders mobil sind. Das sind auch junge Frauen mit kleinen Kindern, die schlicht die Zeit auch nicht haben, für längere Zeit wegzugehen. Und deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe, dort verstärkt wieder Angebote zu machen. Aber jetzt andere Angebote als früher. Früher waren die Stadtteile für die Volkshochschulen immer so, dass man, sagen wir mal, das Programm, das man auch im Zentrum gemacht hat, da hat man immer mal auch verschiedene Kurse in den Stadtteilen gemacht. Aber vom Konzeptionellen her war das das Gleiche. Und neu ist jetzt, dass man versucht, gezielt auf die Bedürfnisse in den Stadtteilen hin Angebote zu machen. Die Volkshochschule hat allerdings den Nachteil, dass sie noch immer als Bildungsinstitution auftritt. Es steckt schon das für viele abschreckende Wort Schule drin. Um dieses Problem zu vermeiden, arbeitet in Stuttgart die Volkshochschule mit der Stadtbücherei zusammen. Und weil gerade in den sozial schwachen Vierteln die Stadtteilbüchereien noch Menschen erreichen können, die nie einen Fuß in eine Volkshochschule setzen würden, werden Bildungsangebote zum Teil in die Stadtteilbüchereien verlagert. Bewerbungstrainings für junge Leute oder für die älteren Angebote wie »Wie verschicke ich eine SMS?« Dabei handelt es sich weniger um Kurse im engeren Sinn. Richtige Kurse würden eher abschrecken. Man muss sich anmelden. Sie ziehen sich über 10 oder 20 Wochen. Man muss regelmäßig hingehen und sich Termine freihalten. Deshalb wird zunehmend versucht, die Menschen mit flexiblen Angeboten zu locken. Sei es mit kurzen Schnupperabenden oder aber, indem in die Bibliotheken einfach ein paar Computer hingestellt werden und zu bestimmten Zeiten Berater zur Verfügung stehen, erklärt Ingrid Bussmann, Leiterin der Stuttgarter Stadtbücherei. Wir machen Projekte mit Schülern zum Beispiel, die älteren Menschen helfen, ins Internet zu kommen. Und wir stellen uns vor, dass wir in Zukunft Expertennetze aufbauen. Also, dass man in der Bibliothek eine Ansprechperson hat, die dann sagen kann, wenn du die Frage weiter bearbeiten willst, kann ich dir diese und diese Person vermitteln. Diese Experten müssen nicht unbedingt teuer sein, meint Bussmann und verweist auf ein Ergebnis der EFIL-Studie. 50% der Büchereinutzer erklärten sich bereit, ihr Wissen anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Doch umso wichtiger wäre es, die Menschen überhaupt erstmal in die Institutionen zu bekommen, sagt Ingrid Münich-Gätke von der Volkshochschule. Es gehen viele, insbesondere Jugendliche, in die Bibliotheken, weil sie dort Bravo gemeinsam lesen können oder eben Computerspiele ausleihen können. Das ist einfach ein Freizeitbereich. Und für uns ist es sinnvoll, dort die Jugendlichen oder die Menschen anzusprechen, um einfach die Idee Bildung in die Köpfe zu pflanzen. Und vielleicht kommt ja dann Lust und Motivation, auch andere Dinge zu lernen. Die Vernetzung von Bibliotheken und Volkshochschulen oder ganz allgemein von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist ein weiterer Kerngedanke im Bemühen um die sogenannten bildungsfernen Schichten. Vielversprechende Ansätze gibt es hierfür auch in der Zusammenarbeit mit Museen. Jutta Tinesse-Demel, früher Mitarbeiterin der Münchner Volkshochschule, heute freischaffende Kulturmanagerin und Leiterin der Beratungsagentur Kunstgespräche, berichtet von einem Projekt mit türkischen Frauen. Ein Projekt, das nicht nur etwas mit Bildung, sondern auch mit dem zurzeit viel diskutierten Thema Integration zu tun hat. Ausgangspunkt war, dass sehr viele türkische Männer zu uns in die Sprachberatung und auch Sprachlernprogramme kamen und einfach dann die Frage auftauchte, was passiert mit den Frauen? Die Frauen waren zu Hause, die Frauen hatten keine Chance, Deutschsprachkurse wahrzunehmen. Es war eine Art von Diskriminierung dieser Frauen, denn in dem Moment, wo sie Deutsch sprechen könnten, könnten sie auch eventuell in diesem neuen Land Fuß fassen. Das war nun eigentlich aus der Familiensituation der türkischen Familie nicht so denkbar. Wir haben uns dann entschieden, Nachmittage anzubieten im Museum, Tee-Nachmittage zum Gespräch. Und haben bei diesen Gesprächen festgestellt, dass diese Frauen einen ungeheuren Bedarf natürlich daran haben an Integration. In diesem Stadium hatten die Frauen zum Teil noch große Hemmungen, Deutsch zu sprechen. Das aber habe sich im Museum geändert. Insbesondere, als sie zusammen in einen Raum gingen, in dem alte Webrahmen standen, wie sie in Anatolien zum Teil heute noch in Gebrauch sind. Da waren die Frauen dann außer Rand und Band und fanden es ganz toll. Und plötzlich wechselten sich die Rollen. Denn wir konnten mit den alten Webrahmen nichts anfangen mehr. Aber die Frauen hatten Herrschaftswissen und konnten dieses dann eben auch sehr positiv anwenden. Und wir haben dann diese Sprachprogramme in diesem Raum gemacht. Und es war immer wieder spürbar, wenn sie mit diesen neuen Spracherkenntnissen dann wieder zu diesen Webrahmen gingen und uns in Deutsch dann eben die Geheimnisse dieser alten Traditionen eben dann mitteilten. Und sie haben eigentlich bei der Gelegenheit überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie eine andere Sprache gesprochen haben, nämlich eine für sie fremde, die deutsche. Sie hatten auch keine Hemmungen, sie zu sprechen, denn die Begeisterung über die Dinge, die sie im Museum sahen und die ihre Erinnerung auch wieder wach hielt an ihr Leben dort in Anatolien, war einfach viel größer. Das enorme pädagogische Potenzial der Museen erklärt sich Tinesse-Demel so. Wenn Sie in einen Speicherraum kommen von Ihren verstorbenen Vorfahren, dann spüren Sie genau das, was im Museum abgeht. Alle Objekte, die wir dort finden, haben in irgendeiner Form etwas mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Kontext zu tun. Das Museum ist auf der anderen Seite ein neutraler Ort. Er ist kein Lernort, er ist kein Therapieort. Er ist ein Ort, der vielleicht verstaubt und etwas langweilig ist, aber auch viel Neugier macht. Wenn man bildungsferne Schichten zum lebenslangen Lernen bewegen will, so zeigt sich in fast allen Beispielen, welche große Bedeutung dabei die neuen Medien haben. Nicht nur, weil sie ein Vehikel sind, um Jugendliche zu ködern, sondern vor allem, weil es nicht zuletzt die neuen Medien sind, die die Wissenskluft der Gesellschaft aufrechterhalten oder gar vergrößern, indem sie den Medienkompetenten, sozusagen den gut informierten Kreisen, Gelegenheit geben, ihren Informationsvorsprung auszubauen, während die anderen buchstäblich in die Röhre schauen. Wer die Wissenskluft in der Gesellschaft schließen will, muss folglich auch die Menschen medienkompetenter machen. Und wenn man das richtig anstellt, kann man auf diese Weise sogar Analphabeten erreichen. Von solchen Erfahrungen berichtet Veronika Pahl, Abteilungsleiterin im Bundesbildungsministerium. Wir hatten vor einer Weile eine Projektskizze bekommen mit Analphabeten, einmal die Kurse anders zu gestalten, nämlich am PC. Wir haben sehr lange überlegt, weil wir geglaubt haben, dass dies möglicherweise nicht das richtige Medium ist und dass es abschreckend auf die Menschen wirken könnte, die so zwischen 25 und 40 waren, wenn sie nun auch noch außer Lesen und Schreiben lernen und auch noch den PC bedienen lernen sollten. Es war genau das Gegenteil. Sie haben sich sehr ernst genommen gefühlt, haben sich gefreut, dass sie dieses moderne Medium benutzen konnten. Sie hatten die Möglichkeit, wenn sie zu Hause sagten, sie gehen zu einem Kurs, dass sie nicht sagen mussten, ich lerne lesen und schreiben, was wir ja wissen, dass häufig eine Stigmatisierung zur Folge hat, sondern sie haben gesagt, ich gehe zum EDV-Kurs. Und sie haben in sehr viel kürzeren Zeiten vor allen Dingen sehr viel besser lesen und schreiben gelernt, als wir das bisher in den traditionellen Kursen gesehen haben. Lauter vielversprechende Ansätze also. Doch viele der schönen Projekte, die Computerkurse mit den Analphabeten, die Lernarrangements im Bibliotheksgarten, waren zwar erfolgreiche, aber eben doch einmalige, abgeschlossene Experimente. Von Dauer ist nur wenig, beklagt auch Klaus Meisel vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Dieses ständige Aneinanderreihen von Projekten, ohne zu überlegen, wie man die Organisationsformen von Bildung verändert, das ist, glaube ich, langfristig gesehen die falsche Strategie. Man ärgert an die Organisation innovative Modelle heran. Da fließt viel Projektgeld hinein. Da werden wichtige Erfahrungen gemacht. Leider wurden aus den allermeisten Projekten keine Konsequenzen für die Regelhaftigkeit entwickelt. Bei allen Überlegungen, wie man die bildungsfernen Schichten erreicht, stellt sich jedoch die entscheidende Frage, um welche Art von Bildung geht es dabei überhaupt? Sicherlich nicht um klassische Allgemeinbildung, eher schon um praktisches Wissen. Worauf muss ich beim Mietvertrag achten? Was tue ich gegen meine Schlafstörungen? Was ist gut für meine Kinder? Wie bereite ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vor? Wissen also, das den Menschen in ihrem Alltag weiterhilft, im Beruf, in der Lebensplanung. Der Ulmer Wirtschaftswissenschaftler Franz Josef Rademacher findet den Begriff der Bildungsferne deshalb auch etwas irreführend. Denn das eigentliche Anliegen sei es ja, die Chancen der sozial schwachen Schichten zu stärken. Und das habe mit Bildung im eigentlichen Sinn nicht viel zu tun. Da sind zum Beispiel moderne Girl Groups, die unter Umständen sehr weit von Bildung weg sind, in einer multimedialen Mediengesellschaft sehr gut an der Spitze der Pyramide platziert und verfügen über Wissensbestände und Fähigkeiten, die viele junge Leute gerne hätten, nämlich die Fähigkeit, Musik zu kreieren, Musik rüberzubringen, sich zu bewegen, zu tanzen, im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit zu sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen die Bildungsnähe per se das richtige Wort ist für das, worüber wir hier reden. Es geht ja in allerletzter Instanz in Gesellschaften um so etwas wie Wertschöpfungsfähigkeit. Und deshalb ist Franz Josef Rademacher auch skeptisch hinsichtlich der Wirkung all dieser pädagogischen Bemühungen. Denn auch wenn man die bildungsfernen Schichten bilde, stärke man dadurch nicht zwangsläufig deren Chancen in der Wissensgesellschaft, sagt er. Die Konkurrenz bleibe ja die gleiche. Das ist der tiefere Grund, warum die Wissensgesellschaft uns nicht automatisch ins Paradies führt, sondern in der Wissensgesellschaft die alten Probleme der Konkurrenz und die Frage, wer besser und wer schlechter ist und wer ein bisschen mehr weiß und wer ein bisschen weniger bleibt, letztlich in derselben Qualität bleiben wie früher. Und natürlich will eine Gesellschaft wie die unsere, die es auf sozialen Ausgleich setzt, insbesondere kompensatorisch eingreifen, wenn Menschen an dieser Stelle über Dinge nicht verfügen, wenn sie insbesondere Kulturtechniken nicht beherrschen und deshalb schon automatisch geborene Verlierer sind. Und da sehe ich in der Tat eine sehr große Aufgabe. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, die sozusagen fast naturgemäß auch mit sehr viel Frustrationen verbunden ist, weil man sozusagen Benachteiligten versucht zu helfen, Schritte zu machen, wo man gegen andere konkurriert, denen das aufgrund von Bildungsweg, Medienpositionierung, Familie, alles von alleine zufließt. Und wo der eine eben mühselig sein Bewerbungsschreiben macht, wird der andere über die Medien von einer Position in die andere transportiert. Lernen als Steigerung der Wertschöpfungsfähigkeit. Mit dieser Position eckt Rademacher bei Pädagogen naturgemäß an. Es könne schließlich nicht nur um Fähigkeiten gehen, die sich in Euro und Cent ausdrücken lassen, vielmehr gehe es um den ganzen Menschen und die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Zum Teil ist dies eine Scheindebatte, denn in der Realität laufen die pädagogischen Bemühungen selbstverständlich darauf hinaus, Menschen aus den bildungsfernen Schichten besser in die Gesellschaft zu integrieren. Ebenso klar ist aber auch, dass die Persönlichkeitsentwicklung dafür ein entscheidender Faktor ist. Wer kein Selbstvertrauen, keine Motivation und keine Lebensperspektive besitzt, dem helfen auch die besten Computerkenntnisse nichts. Hier wiederum setzt die Erlebnispädagogik an, mit ihren Kletterwochenenden, Kanutouren, pädagogischem Segeln und was es da sonst noch alles gibt. Werner Michel vom Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayerischen Fachhochschulen findet den Begriff Erlebnispädagogik zwar etwas unglücklich, aber, sagt er, es sei der beste von allen schlechten. Denn es geht in der Erlebnispädagogik um Erlebnisse, die aber dazu dienen, ein Ziel zu erreichen. Also es geht nicht um einen Selbstzweck, es geht immer darum, ein äußeres pädagogisches Ziel zu erreichen, also Vertrauen zu gewinnen oder Ermutigung zu geben. Ich glaube, hinter diesen natursportlichen Dingen ist eine andere Schicht. Ne? Wir haben mal ein Projekt genannt, Leben im Griff. Da ging es auch um Klettern. Ne? Aber nicht nur um Klettern, es ging um das Gleichgewicht. Diese Jugendlichen sind aus dem Gleichgewicht. Und das Klettern ist eigentlich eine Metapher dafür, es ist die körperliche Umsetzung dafür, dass die aus dem Gleichgewicht sind und wieder in das Gleichgewicht zu bringen sind. Und es geht bei vielen Jugendlichen über den Körper zunächst leichter als über das Denken, über das reine Denken. Die Erlebnispädagogik gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Allerdings ist es in den letzten Jahren etwas stiller um sie geworden. So schön es immer war zu sehen, wenn junge Menschen nach einer aufregenden Woche in der Natur selbstbewusster, gestärkter und mit einer positiveren Einstellung zurückkamen, so hielt dies oft nicht sehr lange an. Werner Michel glaubt dennoch an eine Renaissance der Erlebnispädagogik, denn an den Konzepten habe sich inzwischen einiges verändert. Weil es inzwischen klar ist, also nur lang angelegte Projekte wirken. Und inzwischen haben wir in der Heimerziehung zum Beispiel Projekte, die gehen über ein Jahr oder länger. Und da weiß man, das ist der sinnvollere Ansatz. Das ist das eine. Zum anderen muss man sagen, die Erlebnispädagogik hat nicht nur die Aktion oder die Action entdeckt, sie hat auch die Pause entdeckt. Ich glaube, genauso wie Erlebnispädagogik auf Aktivität und Handeln aufbaut, baut es auch auf Einsamkeit, Stille, Nacht, Beschaulichkeit, Besinnlichkeit und Pause. Also beides gehört zusammen. Dieser Rhythmus zwischen Aktivität und Reflektivität gehört zusammen. Und das halte ich für die große Chance der Erlebnispädagogik. Die wird so leicht nicht langweilig. In der Erlebnispädagogik geht es also um die ganze Persönlichkeit, aber natürlich auch darum, junge Menschen wieder besser in die Gesellschaft zu integrieren. Und dazu gehört eben auch das Arbeitsleben. Persönlichkeitsentwicklung und Steigerung der Wertschöpfungsfähigkeit sind somit kein Widerspruch. Und deshalb ist es auch nicht anrüchig, wenn sich die Pädagogen in ihrem Bemühen um Bildung für alle Anregungen aus der Wirtschaft holen. Britta Mohr ist Wissensmanagerin bei der Firma Siemens. Auch sie spricht von Wissensnetzen. Sie meint damit aber nicht die Vernetzung von Experten, von Institutionen, von Büchereien und Volkshochschulen, von Kultur- und Bildungseinrichtungen, sondern viel einfacher. Für mich sind Wissensnetze Netze von Menschen, die was wissen wollen und die voneinander lernen. Jeder Lernende ist im Grunde auch ein Wissensanbieter. Und das hat den Grund, dass das Wissen immer schneller sich verändert und immer uneindeutiger wird. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die Zeit, Wissen, das neu entsteht, zu dokumentieren, in einen Lehrplan umzusetzen und dann irgendjemanden in so eine Art Volkshochschule oder Veranstaltung beizubringen, sondern das ändert sich so schnell, dass ich, wenn ich ein Wissen brauche, um irgendeine Aufgabe oder irgendwas zu erledigen, dass ich jemand anders fragen muss. Die Menschen vernetzen, das sagt sich leicht. Doch bei einem Unternehmen wie Siemens mit 450.000 Mitarbeitern, verteilt auf viele Standorte in der Welt, ist es ein ehrgeiziges Ziel. Und die Bereitschaft dieser Menschen, ihr Wissen mit anderen zu teilen, ist auch nicht unbedingt vorhanden. Denn in Unternehmen gelten besondere Gesetze. Hier ist Wissen Macht und geteiltes Wissen halbe Macht. Dennoch wird auch in Unternehmen eine Menge Wissen informell ausgetauscht. Informationen über Projekte, an denen andere arbeiten, über neue Computerprogramme oder über Experten, die einem bei bestimmten Fragen weiterhelfen können. Sowas erfährt man oft auf dem Flur, in der Kantine oder auf der Weihnachtsfeier. Die Bedeutung dieser persönlichen Begegnungen, dieser Face-to-Face-Kontakte, um im Managerdeutsch zu bleiben, ist hinlänglich bekannt. Doch bei einem Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern kann man nun mal nicht alle Gesichter zusammenbringen. Durch die Gewöhnung an Computer und Internet ist allerdings bei vielen Menschen inzwischen die Bereitschaft gestiegen, sich auszutauschen, ohne sich persönlich zu kennen. Das muss nicht einmal unbedingt Wissen sein, das direkt mit dem Unternehmen in Verbindung steht. Da gibt's welche 15 Leute, die treffen sich einmal im Monat persönlich und tauschen sich aus. Und dann gibt's so große Netzwerke, das sind über 18.000 Leute, die treffen sich nie persönlich, ja. Und das klappt auch. Also es ist unterschiedlich, was für Anforderungen man an diese Gruppen stellt. Wenn sie sich persönlich kennen, können sie ganz andere Sachen machen. Sie können zum Beispiel einen Standard entwickeln oder sowas oder wirklich neue Technologien entwickeln. Während in diesen großen Netzwerken, da geht's wirklich um die Lösung von täglichen Problemen. Wo finde ich die italienische Version von Harry Potter? Das wäre so ein tägliches Problem. Das können Sie 18.000 Leute fragen und einer von denen hat garantiert die Antwort. Das macht Sinn und um dieser Frage zu beantworten, brauche ich auch nicht wirklich den anderen kennen, sondern nur wirklich die Bereitschaft haben, helfen zu wollen und selber geholfen zu werden. Ja. Aber es ist auch so, wenn Sie in so einem großen Netz arbeiten, dass Sie die Leute auch kennenlernen durch Ihre Beiträge, ohne dass Sie sie persönlich kennen. Und das geht auch so, dass Sie sich schnell einen Ruf erwerben, auch über so ein virtuelles Netzwerk. Wenn Sie also jemand sind, der immer blöde, patzige Antworten gibt, ne? Wenn man Sie dann mal trifft, dann heißt es, das ist der Herr so und so, wissen Sie, das ist der Blöde da aus dem so und so Forum, der immer die Leute fertig macht. Das geht ganz genauso, wie wenn Sie sich persönlich treffen. Vernetzungen, wie sie Britta Mohr für Siemens beschreibt, lassen sich auch auf Bibliotheken übertragen. Statt die Menschen nur mit Büchern und Medien zu versorgen, versuchen die Büchereien inzwischen auch verstärkt, die Besucher untereinander in Kontakt zu bringen. Das Interesse dafür ist vorhanden, nur dass die meisten Besucher eben nicht wissen, wer von den vielen anderen Besuchern die gleichen Interessen hat. Zu diesem Zweck gibt es bereits die ersten Computerprogramme, in denen sich die Besucher mehr oder weniger zwanglos und erstmal anonym kennenlernen können. Das Ganze gleicht einer Mischung aus einem büchereispezifischen Chatroom und einer virtuellen Pinnwand. Solche Projekte sind allerdings zum Teil noch in der Entwicklungsphase, deshalb gibt es noch wenig Erfahrungen darüber, inwieweit sie auch angenommen werden. Weiter ist man da schon mit anderen Arten der Vernetzung. Auch hier wieder Beispiele aus der Stadtbücherei Stuttgart. Bibliotheksleiterin Ingrid Bussmann zeigt auf eine Pinnwand, die seit einiger Zeit an einem der Regale angebracht ist. Die Pinnwand ermöglicht, dass jemand, der gerne sein Englisch verbessern möchte, einen Englisch-Native-Speaker findet. Oder es haben sich Leute zusammengefunden, die Mongolisch lernen wollen. Wir haben hier zum Beispiel jemanden, der anbietet, dass er Polnisch lehren kann, weil er Polnisch kann und dass er dafür gerne Französisch lernen möchte. Also man tauscht sein Wissen aus. Wir bringen also hier Leute zusammen, die miteinander lernen können. Ein anderes Lernarrangement? In der Abteilung Beruf und Karriere befinden sich diverse Sitzecken und Computerarbeitsplätze. Kürzlich, erzählt Ingrid Bussmann, hat dort ein junger Mann am Computer ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt. Daraufhin hat sich ein anderer interessiert daneben gestellt, Tipps gegeben und es entstand ein reger Austausch. Genau das ist es, was mit solchen Lernarrangements erreicht werden soll. Solche Bemühungen gehen letztlich in die gleiche Richtung wie das, was sich Britta Mohr vorstellt. In der Wirtschaft und ich denke auch im ganzen Leben, egal was sie machen, schon im Sandkasten ist das so, sind Beziehungen essentiell für ihren Erfolg. Und deswegen gibt es ja auch diesen Begriff des Vitamin B, ne, Vitamin gute Beziehungen, der aber eher negativen Beigeschmack hat. Das liegt daran, dass eben nur bestimmte Leute diese Beziehungen haben und deshalb vielleicht weiterkommen, wo andere, die genauso qualifiziert wären, nicht weiterkommen. Das Ziel kann aber nicht sein, den Leuten zu verbieten, Beziehungen zu haben. Das würde sowieso nicht funktionieren, um dieses Problem auszurotten, sondern sie müssen ermöglichen, dass alle gute Beziehungen haben, dass alle die Möglichkeit haben, zur richtigen Zeit an das richtige Wissen, an die richtige Information, an die richtigen Leute ranzukommen. Und deswegen ist unser Motto halt sozusagen Vitamin B für alle, da Vitamin B aber ein negativer Begriff ist und auch nicht international, das können Sie nicht auf Englisch übersetzen, weil da heißt es ja, wäre es ja Vitamin R, ja, wie Relationship, übersetze ich das in Vitamin C, das klingt sowieso viel positiver, nämlich Vitamin Community Connection Contact. Auch wenn ein Sozialpädagoge es vielleicht in andere Worte kleiden würde. Die Grundidee, ob in den Unternehmen, den Büchereien oder in den bildungsfernen Stadtteilen, ist überall die gleiche. Bildung durch Vernetzung. Die Pädagogen werden, bildhaft gesprochen, zu Gastgebern großer Partys mit vielen kleinen Begegnungsecken, in der Hoffnung, dass sich alle gut unterhalten und angeregt durch viele neue Gedanken wieder nach Hause gehen. In SWR 2 Wissen hörten Sie Bildung für alle, Wissensnetze der Zukunft, ein Feature von Gabor Pahl. Morgen um 8.30 Uhr in der Aula ein Vortrag über Gen- und Biotechnologien als Helfer gegen Hungersnöte in der Dritten Welt.